Nunaginta tres. Scribri. Scribri. Scribo. Scripsi. Scriptum. Schreiben. Verfassen. Aufzeichnen. Scriba. Scribai. Maskulin. Der Schreiber. Scriptor. Scriptoris. Der Schriftsteller. Conscribere. Abfassen. Aufzeichnen. Describere. Beschreiben. Inscribere. Einschreiben. Betiteln. Littere, littere. Der Buchstabe. Literae, literarum. Der Brief, die Wissenschaft. Pluralwort. Literis mandare. Schriftlich aufzeichnen. Excerpere. Excerpo. Excerpsi. Excerptum. Herausschreiben, ausziehen. Herausgreifen. Exemplar, exemplaris. Neutrum. Das Abbild. Die Abschrift, das Beispiel. Epistula, Epistulae, der Brief aus dem Griechischen. Epistole. Epistulam dare ad. Einen Brief schreiben an. Epistulam dare mit Dativ. Tibi epistulam dare. Einen Brief zur Besorgung übergeben. Dir einen Brief zur Besorgung übergeben. Papyrus, Papyri, griechisch. Das Papyrus, das Papier. Karte, Kartei, Papierblatt, Schrift, ebenfalls aus dem Griechischen. Chart, die Karte. Carta Pergamena. Der Schreibstoff aus Pergamon. Pergament. Membrana, membrana. Häutchen, das Pergament. Tabula, tabulae. Das Brett, die Schreibtafel. Tabella. Tabellei. Das Täfelchen. Stilus. Na, mit kurzem I. Stilus. Stili. Der Schreibgriffel. Meist Eisen. Zum Schreiben in Wachs. Stylus. Stilett. Finis.